Dies sind meine Worte. Das Ergebnis meiner Beobachtungen. Und ich erzähle, damit Sie erfahren, was geschehen ist. Ich erzähle die Geschichte eines Mannes, der lieben konnte. Es ist die Geschichte seines Todes und derer, die gern gewusst hätten, wie er umkam. Und derer, die daran interessiert waren, dass sein Tod rätselhaft ist. Es war draußen an den Klippen oberhalb von Black Rock, wo die Straße zur Landspitze hinunterführt und eine scharfe Kurve macht, bevor das Land 100 Fuß tief in die See stürzt. Rory Dixons Wagen fuhr die Straße hinunter wie ein blauer Blitz und segelte mit Musikbegleitung in hohem Bogen über die Klippen. Seine Stereoanlage spielte diesen Song von Little Feat mit voller Lautstärke. Den Song über Dixie Chickens und Tennessee Lambs. Die schwarzen Felsen am Fuß der Klippe ragten empor wie Kirchturmspitzen. Und einer von ihnen spießte den Wagen auf. Rory war bewusstlos, aber noch nicht tot. Und ich konnte nichts für ihn tun. Die Flut kroch höher, bis Rory, ohne zu wissen, was er tat, das Wasser einatmete und ertrank. Unter den Umständen konnte ich gar nichts tun. Weder die Flut stoppen, noch den Wagen anheben. Für diese Dinge gibt es Regeln und ich habe sie nicht gemacht. Grenzen, die selbst ich anerkennen muss. Dixie Chicken. Hörspiel nach dem Roman von Frank Ronan. Ich habe Rory Dixon beobachtet von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Die Zeit, die ich ihm gewidmet habe, wäre vielleicht anderswo besser genutzt gewesen. Aber in letzter Zeit habe ich lieber beobachtet, als mich einzumischen. Und was die Zeit angeht. Als ich sie erschaffen habe, habe ich jede Menge davon erschaffen. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Die meisten von Ihnen werden mich als Gott kennen. Und diese Bezeichnung muss für den Augenblick genügen. Einigen Gerüchten, meine Person betreffend, muss ich gleich widersprechen. Ich bin nicht tot. Und ich bin nicht Eric Clapton. Ich habe nur lange Zeit geschwiegen. Ich wurde auf ihn aufmerksam, weil er in einem Stall zur Welt kam. Das erinnerte mich an die Geburt eines anderen großen Charmeurs, an dem ich Interesse hatte. Bei derartigen Zufällen bin ich ein wenig abergläubisch und deshalb habe ich ihn im Auge behalten. Seine Eltern, Brandon und Sheila Dixon, waren eine Art Prä-Beatnik-Bitniks. Sheila war Töpferin und Brandon Philosoph. Getreu ihren Zurück-zur-Natur-Prinzipien war bei der Geburt keine Hebamme anwesend. Hinterher aß Sheila die Plazenta und stillte Rory die ersten 3 Jahre. Liebe war für ihn nie ein Problem. Wo kommst du jetzt her? Helen. Nach der Pubertät wurde er sexuell unersättlich. Und weil er über genug Charme und Schönheit verfügte, hatte er mit der Befriedigung kein Problem. Wo kommst du her, Rory? Wer ist es diesmal? Als er dann Helen heiratete, band er sich an eine Frau, die ihn bis zur Vernichtung liebte. Wo kommst du her? Ich kann sie riechen an dir. Sehen? Nach menschlichen Begriffen badete er in Liebe. Schwanger. Oh Gott, ich bin schwanger. Dick. Hässlich. Aufgedunsen. Und machtlos. Jeder große Mann muss auch einen Makel haben. Und seiner war Helen. Und machtlos. Wer soll mich so lieben? Rory am allerwenigsten. Sie erwies ihm den großen Dienst, ihm bis ans Ende seiner Tage das Mitgefühl all jener zu sichern, die mit ihr zu tun bekommen hatten. Wetten, er vögelt gerade eine andere. Ich sehe es geradezu vor mir. Er über ihr. Auf und ab und auf und ab. Sein Arsch presst sich zusammen. Ich sehe es geradezu vor mir. Da zittert. Wie damals im Schelben. Zwischen den Schenkeln meiner Schwester. Meiner Schwester. Und ich knapp einen Meter entfernt. Ich sehe es geradezu vor mir. Im anderen Einzelbett. Unter seinem Kumpel Andy McGrath. Oh Gott, ich bin schwanger. Dass man jemanden vom Augenblick seiner Geburt an bedingungslos liebt, kommt selten vor. Und nur selten hält diese Liebe ein Leben lang und wird nie enttäuscht. Liebende Eltern werden Ihnen sagen, bei Ihnen sei es der Fall, aber Sie betrügen sich. Ich war selbst einmal Vater und ich weiß, wie selten diese Liebe ist. Enttäuschung gehört so selbstverständlich zur Liebe wie Ausatmen zum Einatmen. Die Ehe aber ist eine Katastrophe, die mir erspart geblieben ist. Ein winzig kleiner Beweis. Komm schon, Rory, bring mir einen winzigen... Geschäft, Geschäft, Geschäft, Geschäft. Jede Ehe ist unmöglich. In einer Einheit können sich nicht beide durchsetzen. Das Beste, worauf man hoffen kann, ist, dass sich jeder abwechselnd den Bedürfnissen des anderen unterwirft. Da. Nein, von seiner Mutter. Für Rory Dixon war das nicht möglich. Er lebte erbarmungslos sein eigenes Leben und Helen musste die nächsten 20 Jahre irgendwie im Schlepptau mitleben. Wieder hält es die Lady nicht mal für nötig, mich wenigstens grüßen zu lassen. Architekt, Architekt, Architekt, Journalist. Alles, was du brauchst, Helen, ist ein einziger, winzig kleiner Beweis und schon gehört dein Leben wieder dir. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dich in Uniform zu sehen, Aiden Connelly. Mrs. Dixon, Mr. Dixon ist tot. Der blaue Spider wurde vorhin am Fuß von Black Rock gefunden. Offenbar hat es einen Unfall gegeben. Jetzt wird sie verrückt, jetzt wird sie verrückt, jetzt wird sie verrückt, jetzt wird sie verrückt. Gleich schreit sie. Wer hat ihn umgebracht? Aber Mrs. Dixon... Wahrscheinlich wird sie jetzt schreien. Wie damals im Pub in Harvest Town. Und was hast du dann gemacht, Rory? Ich nehme an, du hast es hier besorgt. Hast sie einfach auf dem Tisch gefickt, oder? Kann ich dir etwas anbieten? Ich bin im Dienst. Naja, ich bin's und bin's nicht. Also gut, im Kleinen. Ich möchte es wissen. Was? Der Mord. Weiß man, wer es war? Er sieht nach einem Unfall aus, Mrs. Dixon. Natürlich sieht es wie ein Unfall aus. Rauchst du, Aiden? Ja, Mrs. Dixon. Darf ich dich um eine Zigarette bitten? Ich glaube, ich sollte jetzt eine rauchen. Rory hat mich dazu gebracht, aufzuhören. Er würde sauer, wenn er mich jetzt sehe, aber jetzt kann ich wohl so viel rauchen, wie ich will. Ich möchte wissen, wer ihn umgebracht hat. Niemand hat ihn umgebracht, Mrs. Dixon. Woher willst du das wissen? Woher zum Teufel willst du das wissen? Ich gehe wohl besser, Mrs. Dixon. Dann geh. Geh. Es tut mir leid für Sie, Mrs. Dixon. Ja. Werden Sie allein zurechtkommen? Vielleicht sollten Sie eine Freundin herbitten. Ja. Ich rufe Kay an. Oh Gott, ich muss es ihr sagen. Ich will es ihr nicht sagen. Erledigst du den Anruf für mich? Was für dich tun? Die wollen es als Unfall behandeln, Kay. Sie werden nicht versuchen, herauszufinden, wer es getan hat. Wenn sie sagen, es war ein Unfall, wird es stimmen. McGrath und Foley stecken bis zum Hals drin. Bis zum Hals in was? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Wie kommst du darauf? Glaubst du vielleicht, Rory hat in den letzten 10 Jahren jeden Großauftrag in Dublin bekommen, weil seine Bauten die schönsten sind? Glaubst du, wir laden einen Minister der Koalitionsregierung zum Dinner ein, weil wir seine Gesellschaft lieben? Ach, Helen. Andy McGrath ist Rorys ältester Freund. Das ist mir bekannt. Glaubst du, Rory war mir treu? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat dich geliebt. Ich glaube, das ist dasselbe. Einmal dachte ich, er hätte eine Affäre mit dir. Oh, wirklich? Nicht lange. 2 Dinge haben meine Meinung geändert. Ach ja? Das eine war, als ich eines Tages sah, wie du deine Hand sehr liebevoll auf Jodys Hand gelegt hast. Da wusste ich, dass du deinem Mann so etwas nicht antun kannst. Und das andere? Rory und Jody zusammenzusehen. Und zu wissen, dass er seinem besten Freund so etwas nicht antun könnte. Sie hatten ein zu enges Verhältnis. Jody nimmt es sehr schwer. Schwerer als wir alle. Armer Jody. Hast du Corinna Bescheid gesagt? Meinst du, sie will es wissen? Oh, guter Gott, sie ist Rorys Tochter. Corinna interessiert sich einen Dreck für ihren Vater. Das Auto, das an diesem Morgen in Inish die Auffahrt hochgefahren war, hatte Andy McGrath ausgespuckt. Denselben Andy McGrath, der früher Rorys konspirativer Freund in Angelegenheiten der Fleischeslust gewesen war, der in der Nacht, als sie Rory kennenlernte, mit Helen schlief, der an ihrem Hochzeitstag den Trauzeugen gab und später Corinnas Patenonkel bei dem Vorgang, den sie lachhafterweise Taufe nannten. Lachhaft, weil keiner von den Leuten, die an diesem Tag in der Kirche waren, auch nur das kleinste bisschen an mich glaubte. Sogar der Priester war nach Jahren des Zweifels zu dem Schluss gekommen, dass nur das Hier und Jetzt zählte. Wenige Wochen nach Corinnas Taufe verduftete er mit den Geldern der Pfarrei und der Tochter seiner Haushälterin nach Manchester. In jenen Tagen war Andy ein übergewichtiger Anwalt und eine Art Salonlöwe. Auf Corinnas Taufparty hatten sie das Baby ein bisschen zu sehr begossen und Rory und er gerieten in einen Streit über Politik, der damit endete, dass Rory 100 Pfund wettete, Andy McGrath würde es nicht schaffen, ins Parlament gewählt zu werden. Andy erinnerte sich an die Wette und Rory verlor. Andy kämpfte sich nach oben und wurde Minister für ausgerechnet regionale Angelegenheiten. Dass er aussah wie ein Politiker, kam ihm vielleicht zugute. Er war beleibt genug, um das Vertrauenswürdigkeitskriterium des Shakespeare'schen Cäsars zu erfüllen, war aber nicht so fett, dass er selbstgefällig wirkte. Er war hässlich genug, um für den männlichen Wähler keine Bedrohung darzustellen und servil genug, um den weiblichen Wählern Sicherheit zu vermitteln. Er nannte eine Ehefrau sein Eigen, die Chanel-Imitationen trug und ihm drei scheinbar wohl erzogene Kinder geschenkt hatte, die widerspruchslos in jede Kamera lächelten. Er äußerte niemals eine Meinung, deren Ursprung sich bis zu ihm zurückverfolgen ließ. Und seine Erwiderung auf eine Frage enthielt nie eine Antwort. Es tut mir so leid für dich, Helen. Ich weiß nicht, warum du gekommen bist. Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Um zu sehen, ob ich etwas für dich tun kann. Du könntest eine ganze Menge für mich tun, Andy. Aber wenn wir über das reden, was du für mich tun wirst, könnte es eine kurze Unterredung werden. Ich werde tun, was ich kann. Eine Tragödie. Ein schrecklicher Unfall. Ich habe gehört, dass du Vermutungen darüber anstellst. Wer hat dir das erzählt? Ach, ich hab's gehört. Sowas spricht sich rum. Zu Sergeant Foley zum Beispiel. Hast du mit Foley gesprochen? Du weißt, dass ich das nicht habe. Aber du hast. Also, was hat er dir erzählt? Er dachte, du seist ein wenig aus der Fassung. Ich wusste es. Ich wusste, dass du deshalb kommst. Foley hat dir gesteckt, dass ich etwas vorhabe. Und du kommst angerannt, um mir einzureden, dass ich übergeschnappt bin. Nein. Helen, hör mal. Komm mir nicht mit Helen, hör mal. Ich weiß es. Ich kenne Rory. Wenn jemand will, dass ich an einen Unfall glaube, muss er es mir beweisen. Und selbst wenn es bewiesen ist, wird das nur ein Vertuschungsmanöver. Das hat mein Leben mit diesem Mann ausgemacht. Man versteckt Dinge vor mir. Es ist, als wäre man von Geistern verfolgt. Und immer, wenn man sagt, man habe was gesehen, sehen einen die Leute an, als wäre man verrückt. Was hast du denn gesehen? Ich habe gesehen, wie du hier panisch angerast kommst. Das spricht Bände. Solltest du nicht eine Regierungsabteilung leiten oder nach Brüssel fliegen oder sowas in der Art? Rory war mein bester Freund. Deswegen bin ich hier. Dann bringen sie dazu, herauszufinden, wer ihn umgebracht hat. Ich schlage vor, du fährst jetzt erstmal nach Dublin. Hier kannst du nichts weiter tun. Ich werde ins Commodore ziehen. Kay nimmt mich für ein paar Nächte auf bis zur Beerdigung. Gutes Mädchen. Wird er hier beerdigt oder in Dublin? Hier. Genau hier. Ich möchte, dass er in Inish begraben wird. Dafür brauchst du eine behördliche Genehmigung. Und? Wozu hat man Freunde? Ich arrangiere das. Seine Eltern sind benachrichtigt? Inzwischen ja. Es war nicht einfach. Und es wird noch eine Weile dauern, bis sie aus ihrem indischen Buschdorf angekrochen kommen. Allgegenwart ist kein Problem. Man gewöhnt sich daran, alles gleichzeitig zu sehen. Und jahrhundertelang ist es spannend, weil es neu ist. Aber im Alter verengt man sein Gesichtsfeld, hält öfter nur noch etwas Spannendem Ausschau. Aus dieser Entfernung ist die Welt, die ich geschaffen haben soll, nicht mehr als ein TV-Drama. Hier, dein Fieselbaum. Ich möchte Schwester. Wenn Sie meinen, die Tagesschau hätte Ihr Mitgefühl fast völlig erlahmen lassen, dann stellen Sie sich mal vor, was diese Jahrtausende des Schauens aus mir gemacht haben. Hallo Helen, alles ganz anders. Jodie und ich werden die nächsten Tage... Allgegenwart. Eine wundervolle Idee. Als es noch wundervollen Idealismus gab. Heute wirkt sie eher wie der Voyeurismus eines alternden Gottes. Das Abbild des Menschen. Aber in eine Existenz gefesselt, in der es keine Göttin gibt, an deren Gesäß ich mich nachts schmiegen kann. Kein Lustknabe, an dessen straffen Körper ich mich erinnern kann, wenn das Alleinsein zur Einsamkeit wird. Also schaue ich und umarme mich sehnsüchtig selbst. Rory, bitte ruf mich zurück. Es ist dringend, bitte. Sie würden sich wundern, was die Leute so alles anstellen. Um morgens Zeit zu sparen, pinkelt Andy McGrath ins Waschbecken, während er sich die Zähne putzt. Hey, Rory. Altes Haus. Sergeant Foley masturbiert in ein paar Damenschuhe, die er nur zu diesem Zweck in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt. Hallo, Helen. Alles nochmal ganz anders. Kay O'Driscoll kann sich einen Orgasmus verschaffen, wenn sie in vollbesetzten Zügen die Schenkel fest zusammenpresst. Hier. Hören Sie genau hin, Sergeant Foley. Die freundlichen Warnungen hast du bekommen, Dixon. Nur, dass du Bescheid weißt, deine Zeit ist um. Die Konsequenzen kennst du, das weiß ich. Bete, Dixon. Das ist der Beweis. Irgendjemand hat Rory umgebracht und seine Stimme ist hier auf dem Band. Was soll das beweisen? Man versteht nur jedes dritte Wort. Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe es abgeschrieben, getippt. Nur für den Fall, dass Sie meine Handschrift plötzlich nicht mehr lesen können. Das beweist doch gar nichts, Mrs. Dixon. Der Untersuchungsrichter hat entschieden, Unfalltod durch Ertrinken. Um seinen Spruch anzufechten, brauchen wir schon etwas mehr. Das Auto. Was ist mit dem Auto? Haben Sie das Auto untersucht? Natürlich. Und wir haben nichts gefunden. Ihr Mann fuhr zu schnell und hat eine Kurve nicht gekriegt. Sie lügen. Es ist eine sehr schwerwiegende Beschuldigung, Mrs. Dixon. Sie wissen so gut wie ich, dass das Auto eine rollende Apotheke war. Wollen Sie behaupten, Sie hätten weder den Vorrat an Dope im Handschuhfach noch das Kokain hinter dem Aschenbecher gefunden? You say yes, I say no. You say stop, but I say go, go, go. Sheila und Brandon kamen am Vortag der Beerdigung aus Bombay. Sie mieteten einen Wagen und tauchten abends unangemeldet in Inish auf. Von Rorys Eltern war Sheila die Vernünftige, und zwar deshalb, weil Brandon andauernd exzentrische Ideen produzierte, die Sheila der praktischen Anwendung zuführte, das heißt, sie gelassen vom Tisch wischte. In Indien und Deutschland gab es Tempel, in deren Allerheiligsten anstelle der üblichen Götter und Lingas Fotos von Brandon und Sheila standen. Aber anders als viele der Bhagwans, Propheten und Gurus, deren Kulte das 20. Jahrhundert überschwemmen, reagierten sie auf die Tatsache, dass man sie zu Lebzeiten zu Göttern erklärt hatte, nicht übermäßig eingebildet. Im Prinzip waren sie immer noch Atheisten und sahen in ihrer geheiligten Stellung den Beweis dafür, dass meine Existenz nichts anderes sei als das Produkt menschlicher Schwäche. Ihre Anhänger waren überzeugt, dass der Gott, der sich in ihnen manifestierte, bescheiden war. All das beeindruckte mich. Denn in meinen früheren Tagen war ich durchaus einem gewissen Größenwahn erlegen, damals, als ich mich noch mit Gläubigen abgab, bevor ich einsah, dass Atheisten die einzigen Wesen sind, die die Mühe lohnen. Stellt euch vor, die Polizei tut nichts, den Mord an Rory aufzuklären. Und Andy McGrath hat die Presse zum Schweigen verdonnert. Andy McGrath? Wer ist das? Er ist Minister für Regionales und Rorys ältester Freund. Und er kann die Presse zum Schweigen bringen. Was soll's? Mein Sohn ist tot. Ich weiß nicht, ob ich das Gesicht seines Mörders sehen will. Du glaubst mir? Die Frage ist nicht, was ich glaube. Ich weiß, dass du es glaubst. Das reicht. Es geht mir nicht um Rache. Ich will meine Freiheit. Mein Leben mit Rory hat mir jede Selbstachtung genommen. Ich sage nicht, dass er schlecht war. Er war immer nur er selbst. Vorstellungen von Gut und Böse sind Schall und Rauch. Beides existiert nicht, nur als Konstrukt. Das Fundament der wahren Ethik ist Leidenschaft und Gleichmut. Jetzt nicht, Brandon. Das ist weder die Zeit noch der Ort. bring Sid nach Hause, David. Ihr wollt schon gehen? Ich bleibe noch. Ist das Bad oben frei? Ich glaube. Ja. Du erinnerst dich nicht an mich. Ich wusste nicht, dass du verheiratet bist. Dass du ein Baby hast. Neulich. Nachts. Und? Ich wusste, dass ich verheiratet bin. Was soll das hier? Willst du mich nochmal ficken? Um Gottes Willen. Das ist die Beerdigung deines Vaters. Er hätte es gemacht. Ich wollte nur reden. Und? Rede. Ich kann nicht. Dann lass mich vorbei. Nicht nackt. Mit allen Kleidern. Ich fülle die Badewanne mit warmem Wasser und lege mich hinein. Mit allen Kleidern. Ich nehme die Klinge in die linke Hand, den rechten Arm unter Wasser. Ich lehne mich zurück und sehe zu. Es wird nicht wehtun. Ich werde nicht spüren, wie ich Blut verliere. Nur zusehen, wie mein Blut im Wasser wirbelt, wie mehlig im Tee. Und in mir wird eine wohlige Schwäche. Ja? Ellen hat sich's überlegt. Wer ist da? Ich bin's. Das mit dem Sterben kann ich für heute vergessen. Es ist offen, was willst du? Ich weiß. Ich sollte alle meine Kinder gleich lieben. Aber wer tut das schon? Natürlich kann man sie im abstrakten Sinne alle gleich lieben und über die Jahre bin ich sehr abstrakt geworden. Aber es ist unvermeidlich, dass man lieber mit dem einen als mit dem anderen Kind zusammen ist, dass ein Kind hübscher ist oder einen einfach besser zum Lachen bringt. Wenn sie mein Alter erreichen, was nicht geschehen wird, werden sie bei ihren Vergnügungen ein wenig selbstsüchtig. Die menschliche Rasse begann mich zu langweilen. Und Rory Dixon war eine gute Abwechslung. Leidenschaft war der Antrieb für alles, was er tat, und er brachte seine Leidenschaft so ungewöhnlich und einzigartig ein, dass das Zusehen eine Freude war. Er war weder ein übler Mensch, noch konnte man das fragwürdige Ideal des guten Menschen auf ihn anwenden. Er war neugierig. Und er hatte den Mut, seiner Neugierde nachzugehen. Nicht die Neugierde war Adams Sünde, sondern die Feigheit, die er hinterher an den Tag legte und die Art, wie er dem Mädel die Schuld zuschob. Aber wir sprechen von Verführung. Und wir sprechen von Rory Dixon. Immer von Rory Dixon. Und wir suchen nach seinen Fingerabdrücken im Fleisch anderer und wir haben die unglückliche Corinna in den letzten Augenblicken ihres Lebens verlassen, gerade als ihr Mörder den Knauf der Badezimmertür drehte. Da das nun einmal so ist, können wir ihr Leben noch ein wenig verlängern und einen kurzen Blick auf diese gequälte Seele werfen und darauf, wie Rory Dixon sie verändert hat. Er war... Lassen Sie uns bei der Wortwahl vorsichtig sein. Ihr Liebhaber. Das erste Mal war es ein Unfall. Das zweite Mal schon weniger. Das erste Mal war in der Woche vor ihrem 17. Geburtstag und das zweite Mal in der Woche danach. Sie waren allein im Haus in Dublin und Rory hatte ein paar Purple Hearts eingeworfen und die beiden sahen fern. MTV, glaube ich. Und Rory öffnete ein Grand Cru 1985 Pomerol. Und weil sie Wein nicht gewohnt war, wurde Corinna wirklich sehr betrunken. Sie schlief an ihren Vater gekuschelt auf dem Sofa ein und er dachte, das könne er so nicht lassen. Und brachte sie nach oben in ihr Bett und dachte, ein paar Minuten könne er bei ihr bleiben und wie unglaublich es sei, dass man jemanden so sehr lieben könne, ohne dass Sex ins Spiel kam. Und als er das dachte, bewegte sie sich. Und er dachte, dass er jetzt wirklich gehen solle. Und sie bewegte sich wieder. Und irgendwie küssten sie sich. Und irgendwie waren sie plötzlich nackt. Und irgendwie schien sie alles im Schlaf zu machen, weil sie kein einziges Mal die Augen öffnete. Und sein einziger Gedanke war, wie sehr er sie liebte. Er erinnerte sich dunkel, wie er seine Sachen zusammengesucht hatte und in sein Zimmer gegangen war. Nur sein Instinkt sorgte dafür, dass er nicht nackt im Bett seiner Tochter aufwachte, seine Morgenlatte gegen ihren Rücken gepresst. Er schlief lange und wachte auf mit einem euphorischen Gefühl. So euphorisch, wie man nur sein kann, wenn man rasende Kopfschmerzen hat. Was ist das? Er versuchte sich zu erinnern, weshalb er sich so euphorisch fühlte, und dann fiel ihm ein, dass er Corinna gevögelt hatte. Und damit begann der schrecklichste Tag seines Lebens. Ein Wasserrohrbruch vielleicht? Nein. Die Reue traf ihn wie eine umstürzende Wand und er flippte fast aus. Das ist mehr als ein Wasserrohrbruch. Das ist Blut. Aber einige Tage später passierte es wieder, nicht haargenau so, aber unter ähnlichen Umständen. Und von da an passierte es regelmäßig, etwa einmal im Monat. Blut? Wieso Blut? Und immer tat sie so, als wüsste sie nichts davon, obwohl sie beide manchmal stocknüchtern waren. Wo soll das herkommen? Von der Decke. Und wenn es passierte, war es der reine Genuss. Und das übrige Leben wurde für beide zur Hölle. Was befindet sich über diesem Zimmer, Mrs. Dixon? Das Badezimmer. Wieso? Damals fing Corinnas Probleme an. Sie veränderte sich, und zwar so, dass zwischen ihnen nicht einmal mehr ein Gespräch möglich war. Und er beobachtete ihre Veränderung mit einem Gefühl der Hilflosigkeit, weil er wusste, dass er die Ursache war. Corinna! Corinna? Dann traf Corinna David Kennedy, wurde schwanger und zog ins Hinterzimmer seines Elternhauses. Stell dir gut so an, Corinna, mach schon auf! Wir sind also wieder da, wo wir sie verlassen haben. Was? Corinna? Sie hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Den nehme ich. Das ist Beweismaterial. Sie ist meine Enkelin. Der Brief ist an meinen Sohn gerichtet. Ich will ihn lesen. Helen, jetzt! Es gibt keine Entschuldigung für das, was du mir angetan hast. Und keine Entschuldigung für das, was ich dir angetan habe. Mord ist Mord. Und Liebe ist nicht so eindeutig. Für Liebe gibt es keine Entschuldigung. Es war nicht wegen der Scham ein Geheimnis, sondern weil niemand verstanden hätte, was es war. Sie hätten es Missbrauch genannt, ohne zu begreifen, dass, egal wie schwach ich gewesen bin, du der Schwächere warst. Das Aha. Die von Mr. Dixon sexuell missbraucht worden war, ihn ermordet und sich dann selber anlässlich der Bestattung ihres Vaters in Anwesenheit der halben irischen Regierung das Leben genommen. So ein Quatsch. Zur Unterstützung der örtlichen Polizeibehörde in Gavinstown ist inzwischen nach Informationen unseres Korrespondenten ein Detective aus Dublin. Quatsch, wieso? Na, nicht mal die Polizei kann so blöd sein, Corinnas Tod für Selbstmord zu halten. Aber du warst doch dabei. Alle haben es gesehen. Und wie wurde die Tür abgeschlossen? Im Bad war kein Schlüssel. Vielleicht hat sie ihn aus dem Fenster geworfen. Warum sollte sie? Warum sollte irgendjemand sie umbringen? Warum sollte irgendjemand Rory umbringen? Sie hat Rory umgebracht. Das werden wir noch sehen. Was machen wir jetzt? Nichts. Der Detektiv will um 10 wieder hier sein. Und wenn er inzwischen nicht von selbst draufgekommen ist, sagen wir ihm, was wir denken. Was du denkst. Entschuldigung, was ich denke. Wir haben inzwischen den Landschaftsspeicher ihres verstorbenen Mannes untersucht. Und? Jemand hat sich an den Bremsleitungen zu schaffen gemacht. Nicht einmal, sondern zweimal. Die Arbeit war übrigens fachmännisch ausgeführt. Nicht einmal? Zweimal? Der erste Schnitt an der Bremsleitung war repariert worden. Ich verstehe kein Wort. Wenn, wie Sie sagen, Corinna Dixon ihren Vater umgebracht hat, und wenn, wie wir inzwischen wissen, es bereits einen früheren Versuch gegeben hat, Rory Dixon umzubringen, dann bedeutet Ihr Verdacht, dass Corinna Dixon zunächst einen ersten Mordversuch unternahm, indem sie die Bremsleitung des Lancia durchschnitt. Anschließend ihren ersten Mordversuch bereute, die Bremsleitung des Lancia wieder reparierte. Anschließend bereute, dass sie die zerschnittenen Bremsleitungen wieder reparierte und einen zweiten Schnitt tat, den sie diesmal allerdings zu spät bereute und sich deswegen das Leben nahm. Mrs. Dixon, haben Sie irgendeine Vermutung, wer Ihren Ehemann umgebracht haben könnte? Sie sind der Detective. Gut. Dann zu Ihnen, Mr. Dixon. Mr. Dixon? Der junge Mann möchte mit dir sprechen, Brendan. Er ist eigens aus Dublin angereist. Oh ja, gern. Weiß er, wie sehr die Stämme im Gebiet um Manantavadi den Wasserbüffel verehren? Mr. Dixon. Weiß er das, Sheila? Mr. Dixon, wo waren Sie, als Ihr Sohn beerdigt wurde? In Manantavadi verehren alle Stämme den Wasserbüffel. Mr. Dixon, können Sie sich erinnern, wer sich wann am Tag der Beerdigung Ihres Sohnes in diesem Zimmer aufgehalten hat? Sie verehren ihn so sehr. Nicht jetzt, Brendan. Mrs. Dixon. Ich habe nachgedacht. Ich weiß, dass Sie Fragen stellen wollen, aber ich bin eine alte Frau. Und wenn Sie mich nicht zuerst sagen lassen, was ich denke, habe ich es womöglich vergessen, bis Sie mit mir fertig sind. Sie sind inzwischen selbst drauf gekommen, dass Corinna sich nicht selbst umgebracht haben kann. Das Erste, was wir jetzt tun müssen, ist herauszufinden, wann es passiert ist. Nein, unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß, dass Amateure wie ich Leute wie Sie auf die Palme bringen, aber ich habe einen Vorschlag. Ich würde meinen, dass der, der meine Enkelin umgebracht hat, es getan hat, als sie schon in der Wanne lag, aber noch kein Wasser drin war. Warum? Weil das Wasser für den Akt des Tötens nicht nötig war. Es wurde später eingelassen, um einen Selbstmord plausibler erscheinen zu lassen. Deshalb waren die Hähne nicht zugedreht. Wir sollten also ausprobieren, wie lange es dauert, bis die Badewanne überläuft und das Wasser durch die Decke dringt. Ich kann Ihnen sagen, wie weit die Hähne geöffnet waren, als wir ins Badezimmer kamen. Und wenn wir einen ungefähren Zeitpunkt der Tat haben, kann ich Ihnen sagen, wer im ersten Stock war, als es passierte. Haben Sie nicht gesagt, Sie hätten ein schlechtes Gedächtnis? Hab ich das? Eine der großen Tragödien am Gottsein ist, dass es nur so wenig Geheimnisvolles im Leben gibt. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die ich nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, was jenseits der Unendlichkeit geschieht. Und nur eine äußerst vage Vorstellung von der Kraft, die mich geschaffen hat. Ich finde die moderne Theorie, dass Gott eine Schöpfung der Menschen ist, sehr interessant und enorm einleuchtend. Und würde sie wahrscheinlich glauben, wäre da nicht die Tatsache, dass ich zuerst da war. Jody? Ganz sicher habe ich keine Ahnung, was geschehen wird, wenn ich nicht mehr bin. Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Annahme kann ich nicht in die Zukunft sehen. Jody? Glauben Sie auch nur einen Augenblick lang, dass ich, wenn ich eine Ahnung von der Zukunft gehabt hätte, mich überhaupt mit der menschlichen Rasse abgegeben hätte? Jody, so kann es nicht weitergehen. Ich will dich wiederhaben. Warum? Weil ich sonst nichts habe. Weil wir uns einmal geliebt haben. Weil wir unser Leben vergeuden. Und? Ich liebe dich immer noch. Und? Ich glaube, das ist so, weil du es weißt. Was weiß ich? Du weißt es. Ich will es dir aber trotzdem sagen. Rory und ich hatten eine Affäre. Du hast es gewusst. Nein. Das ist eigentlich schon alles. Es begann vor 10 Jahren. Er hat mich bei Verstand gehalten und in den Wahnsinn getrieben. Ich habe mich nie schuldig gefühlt deswegen und tu es immer noch nicht. Ich hätte ein schlechtes Gewissen haben sollen wegen dir, weil du ihn so sehr gemocht hast. Und wenn du es herausgefunden hättest, hätte der Betrug dich verletzt. Hm? Aber bei dem Glück, das Rory immer hatte, war es unwahrscheinlich, dass du dahinter kommst. Manchmal habe ich gedacht, du weißt es. Und du und Rory, ihr würdet darüber reden. Jody. Rory hätte ich das zugetraut. Aber ich glaube, du wärst dazu nicht fähig gewesen. Im Betrügen bist du nicht gut. Komm schon, Jodie. Das war einer der Gründe, weswegen ich mich in dich verliebt habe. Komm schon. Zieh dich aus. Was ist? Bist du nicht wütend? Sei wütend. Sei irgendwas. Verschließ dich nicht wieder. Hörst du? Jodie. Hörst du? Verschließ dich nicht wieder. Ja, Rory. Ich zieh mich aus. Magst du Olivenöl? Woran denkst du? Lass mich in Ruhe. Ich will mit meinen Erinnerungen an ihn allein sein. Du bist nicht die Einzige mit Erinnerung und ohne Reue. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Mr. McGrath. Ich habe versucht, Sie anzurufen. Begehrt zu sein ist doch das Schönste. Toby, du kannst gehen. Heute können wir nichts mehr tun. Ich schließe ab, wenn ich gehe. Moment mal. Toby ist vielleicht genau der Mann, den ich brauche. Kennen Sie das kleine blaue Notizbuch, das Rory hatte? Ja. Sie wissen nicht zufällig, wo es steckt. Ich brauche ein paar Nummern daraus. Da müssten Sie Kanichi fragen. Er erledigt alles für Rory. Sieh doch mal in Rorys Büro nach. Versuch's mit den Schreibtischschubladen. Wenn Sie meinen. Ich wollte Sie nach Ihren Freunden fragen. Meinen Freunden? Im Norden, das Einkaufszentrum in Carrigrain. Ach, das. Irgendwie kann ich Sie nicht erreichen. Ich versuche es seit einer Woche. Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht sagen, was da los ist. Wieso ich? Weil Sie einer der Direktoren der Baugesellschaft sind. Bin ich das? Bei diesen Dingen verliere ich die Übersicht. Sie sind einer der... Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Die Sache ist gestorben. Wenn ich Sie wäre, würde ich Sie nicht mehr erwähnen. Das geht nicht. Was ist mit dem Vertrag? Wir brauchen den Auftrag und wir können ihn ausführen, mit oder ohne Rory. Er hat es Ihnen also nicht gesagt. Was nicht gesagt? Rory wollte ihn sausen lassen. Warum? Sehr witzig, itzig. Warum fragen Sie so blöd? Haben Sie sich mal die Angebote auf der Ausschreibung angesehen? Hä? Ist Ihnen nichts aufgefallen? Mir kam das, was wir akzeptiert haben, ein bisschen hoch vor. Ein bisschen hoch? Ihnen haben Sie wohl nicht in den Schwanz beschnitten. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass der Unternehmer noch nie was Größeres gebaut hat als einen Kuhstall? Na und? Dann holen wir uns einen anderen Unternehmer. Darf ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen? Das geplante Einkaufszentrum Meadow Suites soll in Carrigrain gebaut werden, einer Vorstadt im Norden Belfasts. Alle anderen Unternehmer haben merkwürdigerweise ihre Angebote zurückgezogen. Der Bauantrag ging ohne den geringsten Widerspruch durch. Das Geld für den Bau kam mitten in einer Rezession aus dem Nichts. Mache ich mich verständlich? Oder muss ich das Wort aussprechen? Sie machen sich durchaus verständlich. Sie sind völlig überfordert. Rory hätte vielleicht damit fertig werden können. Aber wenn Sie die Leitung haben, enden wir alle mit einer Stange Plastiksprengstoff im Arsch. Und darauf sind die Heteros unter uns nicht scharf. Ist dies das Notizbuch, das Sie gemeint haben? Ja, danke. Ich nehme es mit. Hier wird es niemand brauchen. Ich gehe dann, Mr. Fieselbaum. Ja. Weiß die Polizei über Carrigrain Bescheid? Ich würde mich da raushalten, wenn ich Sie wäre. Bleiben Sie bei dem, bevor Sie wirklich was verstehen. Machen Sie eine hübsche Zeichnung. Natürlich ist es unvermeidlich, dass in einem Bericht wie diesem früher oder später von Jesus Christus die Rede ist. Der Schlüssel zum Verständnis der Auswirkungen, die das Christentum auf die Welt hat, liegt in der Tatsache, dass Christus mein einziger Sohn ist. Als Gott hätte ich natürlich so viele Söhne oder auch Töchter haben können, wie ich will. Dass ich das Experiment nie wiederholt habe, beweist, wie fatal der Fehlschlag war. Er ist ein netter Junge, zugegeben. Und er hat sein Bestes gegeben, aber er machte einige unverzeihliche Fehler. Zum einen war er kein guter Menschenkenner. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, diese Truppe blökender Nullen um sich zu scharen. Man sollte doch eigentlich meinen, dass allein aus statistischen Gründen wenigstens einer der Apostel einen Funken Verstand hätte haben müssen. Oder glauben Sie, dass jemand, der alles fallen lässt, um hinter einem bärtigen Fremden herzustiefeln, auch nur einen einzigen Funken Verstand hat? Tatsache ist, dass er diese Leute ausgesucht hat, weil er unter einem weiteren Charakterdefizit litt. Ich meine seine wenig ausgeprägte Libido, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Dass mein Sohn sich nicht für Sex interessiert, kann man sich zwar kaum vorstellen, aber so war es. Und wir alle müssen mit den Konsequenzen leben. Ich hätte ja noch einen zweiten Versuch starten können. Wenn Paulus nicht gewesen wäre, wenn es eine Hölle gibt, sollte man ihm einen besonderen Platz reservieren, diesem Saulus. Niemand hat ihn gebeten, seinen Senf dazuzugeben. Er war von vornherein nicht ganz dicht und dann fiel er auch noch vom Pferd und begann, Gottes Stimme zu hören. Ein geringerer hätte sich in einer Gummizelle wiedergefunden, aber er hat es geschafft, eine Karriere darauf aufzubauen. Schnucklige kleine Bar, gemütlich, sicher. Begreifen Sie, welche Verwirrung ich indirekt gestiftet habe? Diskret. Würde dir gefallen, Rory? Sie sind als ein Tier nach meinem Bild geschaffen worden, weil ich eitel und einsam war. Ich wollte, dass sie ihren Gott kennenlernen, solange sie auf Erden herumspazieren. Dass sie mich nach ihrem Tod kennenlernen, hat mir nicht genügt. Wir könnten einen drauf machen, wie früher. Und lachen. Corinna ist abgegangen. Würdest du drüber lachen? Na gut, das ist vielleicht nicht gerade. Aber deine Beerdigung, die hätte dir gefallen. Nicht schlecht. Obwohl, wenn du dabei gewesen wärst, wäre sie 100-mal besser gewesen. Sie war die Einzige, die gepasst hat. Es ist doch komisch, dass sie gepasst hat. Ich glitt in sie hinein und... Naja, Rory, alter Knabe, du musst es ja auch wissen. Aber ich war zuerst da. Oh Gott, ich krieg einen. Scheiße. Der Schlüssel. Immer noch in meiner Tasche. Der muss weg. Ein Fehler. Naja, ich hätte ihn unter der Tür durch. Sie hätten gedacht, ich wäre aus dem Schloss. Klarer Fehler. Aber wer noch keinen Fehler hat, überhaupt noch nichts. Ich hätte so vieles tun sollen, zum Beispiel. Zum Beispiel die Pulsadern aufschneiden. Und nicht den Hals. Gut, dass ich sie nicht gefickt habe vorher. Für den Gerichtsmediziner ein Heimspiel. Wissenschaft kann einem manchmal wirklich Angst einjagen. Hoffentlich ist nichts im Knie hängen geblieben. Quatsch, das war Speck, nehmen Sie nie auseinander. Grauenvoller Gedanke. Man würde sich nie mehr das Gesicht waschen, wenn man wüsste, wie viele. Verzeihung, Mr. McGrath? Hä? Ja. Was gibt's denn? Telefon, Mr. McGrath. Ich bin nicht da. Ein Mr. Foley. Es sei dringend. Was gibt's? Ich erwarte Sie in einer halben Stunde. In meinem Wagen. Was soll der? Ich park auf der Nordseite des Panel Square. Blödes Arschloch. Die Untersuchung muss sofort gestoppt werden. Ach ja. Wer sagt das? Ich meine es ernst. Reißen Sie sich zusammen, Mann. Bei der Untersuchung, die gerade im Gang ist, werden wenige Fragen gestellt, als wenn es gar keine Untersuchung gäbe. Was ist los mit Ihnen? Sie muss aufhören. Sie haben das Mädchen umgebracht. Ich weiß Bescheid. Hier. Eine Uhr. Na und? Die haben Sie auf dem Waschbecken vergessen. Wahrscheinlich, als Sie sich das Blut von den Händen gewaschen haben. Warum glauben Sie, dass das meine Uhr ist? Gut. Dann macht es Ihnen sicher nichts aus, wenn ich Sie auf Fingerabdrücke untersuchen lasse. Und wenn die schon dabei sind, können Sie auch gleich bestimmen, was das für ein Fleck auf der Rückseite ist. Geben Sie schon her. Warum haben Sie sowas getan? Ich hatte die Sache unter Kontrolle. Es ist immer noch alles unter Kontrolle. Die Akte wird gefüllt und der Generalstaatsanwalt ist geschmiert. Es kommt nicht zum Prozess. Sie muss gestoppt werden. Falls Sie mir drohen wollen. Sie haben nichts in der Hand. Ich drohe Ihnen doch gar nicht. Wer dann? Ich hatte Besuch von den Jungs. Die Bande, mit der Sie zu tun haben. Oder eine andere. Wer die sind, interessiert mich in Scheiß. Sie trugen Balaklava-Mützen und wollten, dass die Sache gestoppt wird. Ich soll Ihnen von denen einen schönen Gruß bestellen. Sie wüssten schon, wovon ich rede. Cool. Ganz cool. Warum mischen die sich plötzlich ein? Die Jungs hatten doch nie was gegen Publicity. Vor allem nicht, wenn es um ihre verdammte Terrorscheiße geht. Was werden sie tun? Moment, ich denk nach. Das Kokain, das Einkaufszentrum, der Stadtrat. Wenn da einer schnüffelt, sagen wir ein Profi, wenn da herauskommt, dass es nicht nur um die Befreiung der 6 Grafschaften geht, wenn in Belfast ihr Anti-Drogen-Image hochgeht wie eine ihrer Bomben. Und wenn dann noch herauskommt, dass sie noch jeden exekutiert haben, der versucht hat, in ihrem Revier zu dealen, kostet das ihr Gesicht. Und wenn sie ihr Gesicht verlieren, stehe ich als Regierungsmitglied auf ihrer Liste. Und zwar ganz oben. Sie wird gestoppt. Ich weiß nicht, was uns das kosten wird, aber sie wird gestoppt. Warum? Warum irgendwas? Ich kann nur die eine Hälfte beantworten und deine Hälfte raten. Ich lasse Dinge nicht gern unvollendet. Und dies ist das Ende von etwas. Und meine Hälfte? Wegen der Dinge, die du nicht weißt. Helen, du wirst erst dann wieder du selbst, wenn du weißt, welchen Teil von sich er vor dir versteckt hat. Weil du Rory geliebt hast. Falsch geraten. Rory war nicht der Mann, den ich geliebt habe. Seine Liebe war nur vorgespielt. Du irrst dich. Er konnte nie etwas vorspielen. Er war in seiner Untreue so ehrlich wie in seiner Liebe. Er war wie eine Leitung, durch die das Gute und das Schlechte durch ihn hindurchfließen konnte. Und wenn es aussah, als fließe Schlechtes durch ihn, dann nur, weil so viel Böses um ihn herum war. Das war sein Spruch. Ich weiß. Er hat ihn an dem Tag zu mir gesagt, als er starb. Was? Wann hast du ihn gesehen? Du hast es niemand gesagt. Niemand was gesagt? Dass ich eine Stunde vor seinem Tod mit ihm im Bett war? Wenn sie es hätten wissen wollen, hätten sie es herausgefunden. Als er starb, hatte er noch mein Sperma in sich. Oh Gott, nein. Warum? Warum man mit jemand ins Bett geht? Ist es moralischer, mit dir zu schlafen, als mit deinem Ehemann? Oh Gott. Hast du ihn geliebt? Ja. Und Roy? Er gab mir das Gefühl, es sei Liebe dabei. Ich kann es nicht beurteilen. Wir haben uns amüsiert und ich habe es dabei belassen. Er sagte immer, es sei wie sterben. Er sagte, wenn ich in ihm sei, dann käme es ihm vor, als würde sein Körper auseinandergerissen. Ich glaube, von Zeit zu Zeit hat ihm die Vorstellung gefallen, zu sterben. Ich glaube, das war seine Lust. Weißt du, wie er gestorben ist? Ja. Und wie? Ich habe es gesehen. Ich stand auf der Landzunge und habe zugesehen. Als er an dem Tag zu mir kam, war die Bremsleitung schon durchgeschnitten. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber er hatte es in der Werkstatt von Nock James reparieren lassen. Er schien es für einen Witz zu halten. Ich hätte es wissen müssen. Aber ich weiß nicht, ob ich hätte aufhören können. Ich habe ihn kräftig gestoßen. Ich habe ihn noch nie vorher in diesem Zustand gesehen. Dass dieses Gesicht Verzweiflung spiegelt, schien unmöglich. Und als ich das sah, da habe ich noch fester zugestoßen, versucht, ihn kaputt zu machen. Dann wurde er wütend. Zum ersten Mal wütend. Weil er Angst kennengelernt hatte. Dann sind wir aus dem Haus. Er hat die Motorhaube des Landschirr geöffnet, um mir den Schnitt zu zeigen. Und dann hat er den zweiten Schnitt getan. Ich glaube, er wollte mir beweisen, dass er keine Angst hatte. Erst als er weggefahren und nach links abgebogen ist auf die Landzunge, wusste ich, was geschehen würde. Ich bin quer über die Felder gelaufen. Ich stand oberhalb von Black Rock, als der Spider den Hügel runterrast. Er muss beschleunigt haben. Er hätte die Bremsleitung gar nicht durchzuschneiden brauchen. Das war nur für mich. Erinnerst du dich? Er hat immer gesagt, beim Sterben wollte er diesen Song von Little Feat hören. Dixie Chicken. Jody hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und das konnte er auch nicht. Rowdy witzelte über den Schnitt in der Bremsleitung und begann zu überlegen, wer ihn gern tot sehe. Und Jody sagte, jeder. Rowdy wusste nicht, ob Jody es ernst meinte. Sicherheitshalber lachte Rowdy. Ich würde dich umbringen, sagte Jody, wenn ich könnte. Und Rowdy fragte, warum? Weil ich dich anders nicht erreichen kann. Weil du dich vor nichts fürchtest. Du hast keine Angst davor, nicht geliebt zu werden, und deshalb kann man dich so leicht lieben. Aber dich zu lieben ist ein tiefes, schwarzes Loch ohne Ränder und ohne Boden. Dich zu lieben hat keinen Sinn, bis du tot bist. Natürlich endet es in einer Umarmung und selbstverständlich mit Sex. Aber dieses Mal weinte Rory im Rhythmus der Penetration. Er sagte zu sich selbst so leise, dass Jody es nicht verstand. Ich überlasse es Gott. Wie konnte er mich anrufen? Er hatte nie auch nur einen Augenblick daran gezweifelt, dass ich nicht existiere. Vielleicht war es nur eine Redewendung. Vielleicht wollte er sagen, überlasse es dem Schicksal, aber er hat meinen Namen gebraucht. Wie andere zu Zeiten, in denen ich ihm nicht helfen konnte. Er ist fort und ich kann ihn nicht zurückholen. Ich bin nur Gott. Und ich habe die Regeln nicht gemacht. Dixie Chicken. Hörspiel nach dem Roman von Frank Ronan. Aus dem Englischen von Mechthild Kühling. Hörspielbearbeitung Norbert Schäffer. Es sprachen Gott Ulrich Wildgruber, Rory Gerd Andresen, Helen Cornelia Boje, Sheila Katharina Matz, Corinna Nele Voigt, Kay O'Driscoll Ulrike Krumbiegel, Jordi O'Driscoll Henning Schimke, Andy McGrath Gottfried Breitfuß. Ferner Oliver Bayerl, Peter Kaganowitsch, Walter Laukwitz, Benjamin Reding, Walter Renneisen, Andreas Sarda und Christoph Zapatka. Ton Daniel Sänger, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Holger Hettendorp, Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 1998.